Zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il gab es am 15. Februar im Koreanischen Kulturhaus in Tokio eine zentrale Veranstaltung der Japan-Koreaner. Daran nahmen teil der Vorsitzende des Zentralen Präsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Ho Jong-man, und seine Stellvertreter, die Funktionäre der zentralen Organisationen und Arbeitsgemeinschaften des Generalverbandes, die Vorsitzenden der Generalverbanddirektionen in Kanto, die Mitarbeiter des Generalverbandes, die Landsleute, die Lehrer und Studenten der Koreanischen Hochschule. In seinem Referat unterstrich Ho Jong-man, der väterliche Herr Führer Kim Jong-il sei ein großer Führer, der die revolutionäre Idee, die Zuzi-Ideologie von Kim Il-sung, zur einzigen Leitidee des Zeitalters der Souveränität systematisiert und umfassend vertieft und weiterentwickelt und die Heimat in einen politisch und ideologisch starken Staat und in eine Militärmacht des Zuzi verwandelt habe. Er sei ein herausragender Leiter des Generalverbandes der Japan-Koreaner und ein gütiger Vater gewesen, der das Glück der Japan-Koreaner und die lichte Zukunft der Nachwelt gesichert habe. Dann rief er alle dazu auf, die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il um die Bewegung der Japan-Koreaner für ewig zu glorifizieren, getreu der Führung von Kim Jong-un das Wesen der patriotischen Treuergebenheit zu wahren und somit die Macht des Generalverbandes der Japan-Koreaner, die er sich in der Obhut von Kim Il-sung und Kim Jong-il entwickelt habe, vor aller Welt nachhaltiger zu demonstrieren. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief von Marschall Kim Jong-un angenommen. Ein zentraler Vortrag und eine zentrale Fotoausstellung des Generalverbandes der Japan-Koreaner sowie ein künstlerischer Auftritt der Japan-Koreaner zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il fanden am 13. und 15. Februar jeweils im Koreanischen Haus und im Koreanischen Kulturhaus in Tokio statt.